Der große Krach der großen Herren. Eine Geschichte zum Lachen oder Weinen. Frei nach Nikolai Gogol. Für den Rundfunk bearbeitet von Johann Max Sara. Regie Oskar Nitschke. Wenn ich an Mirgorod denke, das ist eine kleine Stadt bei Poltawa, fällt mir die Geschichte ein vom großen Krach der großen Herren. Was? Dass wir einem Edelmann vornehm benehmen Sie sich? Sehr vornehm! Das werde ich mir ins Gedächtnis schreiben. Das ist Iwan Iwanowitsch. Raus mit Ihnen, sage ich! Raus! Ich schniere Ihnen eine, dass Sie die Engel im Himmel pfeifen hören. Das ist Iwan Nikiforowitsch. Die beiden liegen sich tüchtig in den Haaren. Wer schreit, hat Unrecht. Habe ich recht? Ja, wie kann man nur wegen eines... Naja, im Grunde ist es eine ganz alltägliche Geschichte, aber es sind doch recht zwiespältige Gefühle, die mich beim Erzählen bewegen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Wie kann man sich nur so in den Haaren legen? Aber lassen wir das jetzt. Was Iwan Iwanowitsch betrifft, einen Pelzrock trägt er. Teufel, man könnte vor Neid zerplatzen. Und sein Haus in Mirgorod, ein prächtiges Haus, eine richtige Veranda läuft herum und allerorten faulenzt eine breite Bank. Und eine Wirtschaft hat der Mensch, na, eine prächtige Wirtschaft. Übrigens, Iwan Iwanowitsch isst für sein Leben gern Melonen. Die Kerne wickelt er in Packpapier und schreibt darauf: Die Melone am Sohnsovielten des Sohnsovielten im Sohnsovielten aufgegessen. Hat er einen Gast bewirtet, fügt er hinzu: Der Herr Pfarrer oder der und der hat mitgegessen. Der Herr Pfarrer, ja, wenn der fünf Christen im Herrn um sich versammelt sieht, so ruft er: Nehmt euch ein Beispiel an Iwan Iwanowitsch. Ich kenne keinen, der seine Christenpflicht so gut erfüllt und dabei so gut zu leben weiß. 10 Jahre Witwer und trotzdem hochmoralisch. Ja? Ja, Iwan Iwanowitsch hat keine Frau und keine Kinder. Dafür hat seine Wirtschafterin, die Gabka, Kinder. Immer lärmen sie auf dem Hof herum. Übrigens, diese Gabka ist ein prächtiges Weib. Dralle Arme, stramme Waden, pralle Backen und vorn und hinten aufgeschürzt. Iwan Iwanowitsch versteht den Kehlkopf meisterhaft zu gebrauchen, als Agafja Fedosjewna damals närrisch auf ihn war. Ich sage damals, das sagt genug. Es ist die gleiche Agafja, die dem Schreiber ein Ohr abbiss, damals, als sie närrisch auf ihn war. Also Agafja sagte damals im Vertrauen zu ihrer Freundin Gabka: Du lieber Gott, wenn er schon spricht. Weißt du, Gabka, da hast du ein Gefühl, als ob er dich am Kopfe krault. Oder so, als kitzle er dich sachte, sachte mit dem Finger an der Ferse. Oh, das tut so angenehm, so angenehm. So wie ein Stündchen Schlummern nach dem Baden. Dieses Gespräch hatte zur Folge, dass Gabka kurze Zeit darauf bei Iwan Iwanowitsch Dienste nahm und Gabka und Agafja Todfeindinnen wurden. Ja, so wunderbar wandelt das Schicksal manchmal seine Wege. Iwan Iwanowitsch macht seine Stimme jedoch auch frommen Zwecken dienstbar. Am Sonntagmorgen unterstützt sein Bass den Kirchenchor aufs Kräftigste und Schönste. Nach dem Gottesdienst tritt er zu den Bettlern hin, um Werke der Barmherzigkeit zu üben. So pflanzt er sich zum Beispiel vor einem alten und zerlumpten Frauchen auf und spricht zu ihr in seiner Herzensgüte: Gott grüß dich, Mütterchen. Wie geht's? Wie steht's? Woher des Wegs? Von Hause, lieber Herr. 3 Tage nichts gegessen. 3 Tage nichts getrunken. Von den eigenen Kindern fortgejagt. Du armes Menschlein, du. Und weshalb kommst du her? Ein Stückchen Brot zu betteln. Ah, du möchtest also Brot. Freilich, freilich. Hab Hunger wie ein Wolf. Möchtest du nicht auch ein bisschen Wurst? Bin für alles dankbar, was mir euer Gnaden schenkt. Schmeckt dir Wurst nicht besser als bloß Brot? Hunger wählt nicht, Herr. Ich nehme, was man mir gibt. Die Alte streckt die Hand aus, Iwan Iwanowitsch aber hält seine Hand auf die Tasche und sagt: Gott wird dir helfen, Mütterchen. Weshalb stehst du noch da? Ich schlage dich ja nicht. Voll Würde schreitet er zu einem zweiten, dritten Bettler und übt weiter Nächstenliebe. Dann kehrt er beim Richter, beim Polizeimeister oder bei Iwan Nikiforowitsch ein. Beim ersten gibt's ein Schnäpschen, beim zweiten ein Pfeifchen Tabak und beim dritten eine Süßigkeit. Iwan Iwanowitsch liebt es, wenn ihm einer etwas schenkt. Auch Iwan Nikiforowitsch ist ein prächtiger Mensch. Er und Iwan Iwanowitsch sind Nachbarn. Nur Nachbarn? Der Herr Kreisrichter meint: So eine Freundschaft hat die Welt noch nie gesehen. Die beiden hat der Teufel in höchst eigener Person mit einem Schnürchen zusammengebunden. Selbst ein Weib wie die Agafja kann die nicht auseinanderbandeln. Heißt das etwa nichts? Alles. Aber ging nicht einmal das Gerede, dem Iwan Nikiforowitsch sei die Frau davongelaufen? Nichts als Hennengackerei. Iwan Nikiforowitsch hat nie aufs Eheglück gesetzt. Ja, und dann sagten die Leute noch, Iwan Nikiforowitsch besäße von Geburt an hinten einen Schwanz. Nichts als Gänseschnatterei. Was haben die Leute sich bloß dabei gedacht? Jeder aufgeklärte Mensch weiß zur Genüge, dass nur Hexen einen Schwanz besitzen. Und selbst die nicht immer. Zudem sind Hexen in der Regel weiblichen Geschlechts. Ja, ja. Iwan Iwanowitsch ruht nachmittags im Hemd auf der Veranda. Abends schlendert er ins Städtchen oder geht auf Wachtelfang. Iwan Nikiforowitsch lässt sich den ganzen Tag und ohne Hemd die Sonne auf dem Buckel brennen. Bei großer Hitze sitzt er bis zum Hals in einem Wasserfass, lässt einen Tisch vor sich ins Wasser stellen und nimmt den Tee, umspült vom Kühlen nass. Er bewegt sich täglich höchstens einmal über seinen Hof. Sein Haus verlässt er nur am Sonntag. An einem heißen Sommertag sitzt Iwan Iwanowitsch im bloßen Hemd vergnügt auf seiner Veranda. Herrgott, bin ich ein Wirt. Was fehlt mir? Ich habe alles. Einen tüchtigen Hahn, geduldige Hühner und noch besseres Vieh, ein Haus und Stall und Ställchen, Obstbäume, einen schönen Garten, Tabak, Wodka und Gapka. Was fehlt mir? Sag einer, was mir fehlt. Nanu, was geht dort drüben vor? Auf dem Nachbarhof schleppt eine dürre alte getragene Kleider aus dem Haus, kommt und geht und hängt den ganzen muffigen Plunder zum Lüften auf die Wäscheleine. Christi Motten, was die Alte alles aufhängt! Zuletzt keucht sie mit einem Sattel an, mit einem Säbel, mit Steigbügeln und Pistolentaschen. So ein dummes Frauenzimmer. Es fehlt nicht viel und sie schleppt Iwan Nikiforowitsch selbst heraus und hängt ihn auf zum Lüften. Aha, nicht weit gefehlt. Die Alte taucht mit Nikiforowitschs Hosen auf. Sie befestigt sie mit Klammern an der Leine und siehe da, der halbe Hof ist von der ausgehängten Hose ausgefüllt. Danach schlurft sie mit einem Anzug voller Motten an und... Was ist denn das? Nanu, ein Schießgewehr? Iwan Nikiforowitsch besitzt ein Schießgewehr? Habe ich nie bei ihm gesehen. Er schießt ja nie. Warum braucht wer ein Schießgewehr, wenn er nicht damit schießen will? Ein Schießgewehr. Ach, das war immer mein stiller Traum. Und Schießen. Die ganze Welt hat Spaß am Schießen. Ach, ein Schießgewehr. Hey, Mütterchen. Ja, hey. Komm einmal her. Ja. Oh, und? Was hast du da? Ihr seid wohl blind. Ein Schießgewehr. Ein Schießgewehr? Wozu? Wozu ein Schießgewehr? Zum Lüften. Wozu sonst? Zum Lüften? Lass sehen. Hat es dein Herr schon lange? Kann sein, kann nicht sein. Hübsches Stück. Sag mir nur, Mütterchen, wozu braucht dein Herr ein Schießgewehr? Wozu er es braucht, weiß ich's. Gebt her. Na, warte mal. Glaubst du, er wird es mir verehren? Wie verehren? Ah, ach so. Verehren. Verehren? Glaube ich nicht. Na schön, dann tauschen wir. Wo ist er jetzt? Wo er immer ist, zu Hause. Was macht er? Was er immer macht. No, was? Er hat sich hingelegt. Sehr gut, dann gehe ich zu ihm. Nun weiß Iwan Iwanowitsch, was ihm zum Glück noch fehlt. Begierde versetzt Berge, trotzt dem Wetter und bricht den strengsten Grundsatz. Er zieht sich an und geht, der ukrainischen Sonne trotzend, vor Abend aus dem Haus. Sein Ziel im Auge, achtet er am Tor des Nachbarhofes das berühmte Warnwort »Vorsicht, bissiger Hund« für nichts. Hunde beißen die Freunde ihres Herrn nicht. Ah, und er behält recht. Als er in Iwan Nikiforowitschs Zimmer tritt, sind die Jalousien herabgelassen. Geheimnisvolle Finsternis empfängt ihn und es dauert eine Weile, bis er Iwan Nikiforowitsch am Boden liegen sieht, auf einem Teppich hingebreitet, von keinem Kleidungsstück belästigt. Gott grüße Sie, Iwan Nikiforowitsch. Gott grüße Sie, Iwan Nikiforowitsch. Die Ehre, Iwan Iwanowitsch. Bitte Platz zu nehmen. Okay. Okay, okay. Entschuldigen Sie, dass Sie mich in diesem Anzug finden. Macht nichts, macht nichts. Gut geschlafen? Oh, ja, gut geschlafen. Gott helfe Ihnen, Iwan Nikiforowitsch. Schade, dass viele liegen, nicht? Ja, schade nicht. Und Sie, so zeitig auf den Beinen. Na, ist das Ihr Ernst? Es ist gleich Mittag. Ich komme eben aus den Feldern und ging zufällig vorbei, ganz zufällig. Ach, das Korn steht ja heuer herrlich und ein Heu. Ein Heuchen, sage ich Ihnen, dass ich's dem Rindviech neide. So, so weich und so hoch und so duftig und so. Alte! Soll die Alte wieder? Bring Schnaps und Käsekuchen, lauf! Nichts als Lauferei. Schönes Wetter heute, lieber Nikiforowitsch. Das Wetter loben Sie, die Hitze? Der Teufel ohne Hitze. Ja, wie immer den Teufel gleich im Munde. Das wird Sie einmal reuen, lieber Nikiforowitsch, wenn es zu spät ist. Sie werden sich im Jenseits an mich erinnern, wenn der liebe Gott Sie für den Teufel in Ihrem Munde schwitzen lässt. Iwan Iwanowitsch, habe ich Sie beleidigt? Bin ich Ihrer Gabka je zu nahe getreten? Reden wir von etwas anderem, Iwan Nikiforowitsch. Ich bin Ihrer Gabka nie zu nahe getreten. Soll sie sagen, was sie will? Etwas anderes, lieber Freund, etwas anderes. Sagen Sie, warum lassen Sie die Flinte lüften? Wie? Jetzt lüftet sie sogar die Flinte? Was machen Sie mit einer Flinte? Die brauchen Sie doch gar nicht. Oh, was will ich alles wissen? Und wenn ich schießen will? Oh Gott, schütze Sie. Wann werden Sie je schießen? Am jüngsten Tag. Bis heute haben Sie nicht eine Maus geschossen. Schon Ihre Figur ist zum Schießen nicht geschaffen. Wo Sie so ins Kolossale gehen, bei Ihrem edlen Charakter, wo Sie dem Tierschutz angehören, wo Sie so fürchterlich penibel sind und Ihre Hosen lüften. Und da wollen Sie in Sümpfen und Morassen warten und überhaupt die Aufregung der Jagd, das ist nichts für Sie. Da könnten Sie leicht einen Schlaganfall bekommen. Lieber Freund, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, verehren Sie die Flinte vorsichtshalber mir. Meine Flinte? So sieht's aus. Und wenn nachts mal plötzlich Räuber oder Mörder vor meinem Bett stehen, was dann? Haben Sie da nicht nötig? Hä? Dem Himmel Dank, da brauche ich mich nicht fürchten. Und warum? Weil das Gewehr in meiner Speisekammer steht. Du, nettes Gewehr, das Schloss ist total verrostet. Was reden Sie? Verrostet? Na und? Ein bisschen Öl rein und es feuert wie geschmiert. Ich höre, Iwan Nikiforowitsch, Sie haben für einen alten Freund nichts übrig, nicht einmal eine lausige Flinte. Wenn Sie zu geizig sind, um Ihrem besten Freund die Flinte zu verehren, schön, in Gottes Namen, dann tauschen wir. Das klingt besser. Ja, Ja, was bieten Sie? Ich bin gespannt, was Sie mir bieten. Ich biete Ihnen für das alte Eisen eine schöne Sau. Meine Kleopatra, die rosige, eine prächtige Sau, sage ich Ihnen. Sie werden Augen machen, was die Ihnen im nächsten Jahr für prächtige Ferkelchen wirft. Ist das Ihr Ernst? Das ist mein heiliger Ernst. Sie wagen mir im heiligen Ernst, dieses halbwüchsige Borstentier für meine ausgewachsene Flinte anzubieten? Das Ferkelchen, das Dingelchen? Was soll ich mit dem Würmchen? Den Teufel wohl auf einen Bissel laden. Wie können Sie den Teufel mit meiner Sau in einem Atem nennen? Sie versündigen sich, Iwan Nikiforowitsch. Weil Sie für ein richtiges Gewehr dem Teufel weiß was bieten. Eine Sau ist nicht der Teufel weiß was. Ja, der Teufel weiß, was eine Sau ist. Aber Gott weiß, was ein Gewehr ist. Wenn mir ein anderer so etwas geboten hätte, ich hätte es für einen Witz gehalten. Ach, was kann an einer Sau so schlimm sein? Höchstens mal ein paar Trichinchen, wenn schon. Ja, wofür halten Sie mich denn eigentlich? Ich und eine Sau. Aber Ihren Pelzrock bieten Sie mir nicht an. Bleiben Sie liegen, Iwan Nikiforowitsch. Ich beschwöre Sie, beruhigen Sie sich, bleiben Sie liegen. Iwan Iwanowitsch, die Leute halten Sie für einen sehr gescheiten Mann. Das wundert mich, wenn ich Sie reden höre. Ja, glauben Sie, ich bin ein solcher Esel? Bleiben Sie sitzen, um Christi Willen. Also soll die Flinte verderben, verschimmen. Kein Wort rede ich mehr davon. Was bringst du, Alte? Schnaps und Käsekuchen. Ja, richtig, Schnaps und Käsekuchen. Höchste Zeit. Bedienen Sie sich, Iwan Iwanowitsch. Danke, danke. Dazu will ich. Schnaps bitte. Schnaps bitte. Danke, höflichst. Käsekuchen bitte. Käsekuchen bitte. Danke, höflichst. Zum Wohl. Zum Wohl. Ah. Hören Sie, Iwan Nikiforowitsch. Ich lege auf die Sau 2 Säcke Hafer. Hafer brauchen Sie. Sie haben keinen Hafer ausgesät. Sie müssten Hafer kaufen. Ja, bei Gott, Iwan Iwanowitsch, um auf Sie zu wirken, müsste man 10 Teller Erbsen gefressen haben. Ja, die Welt so etwas gehört. 2 Säcke für ein Gewehr. Ja, nicht bloß Säcke, es ist Hafer in den Säcken. Und die Sau? Die Sau, die unterschlagen Sie. Ach, gehen Sie doch zum Teufel mit Ihrer Sau. So was. Ich prophezeie Ihnen, der liebe Gott wird Ihre böse Zunge im Jenseits eigenhändig an einem Baumstamm nageln. Bleiben Sie sitzen. Bedenken Sie, ein Gewehr ist ein patenter Gegenstand, erfolgversprechend bei der Jagd. Abschreckend auf Räuber und auf Mörder, unentbehrlich für den Krieg, ein nobler Zeitvertreib und ein eindrucksvolles Schmuckstück an der Wand. Iwan Nikiforowitsch, Sie spielen sich mit Ihrem Schießprügel auf wie ein Narr mit seiner Schellenkappe. Oh, Sie, Iwan Iwanowitsch, Sie sind ein echter Gänserich. Ja. Was haben Sie gesagt, Iwan Nikiforowitsch? Ja, dass Sie ein Gänserich sind, Iwan Iwanowitsch. Wie können Sie es wagen, den Anstand und die Achtung vor dem Rang und vor der Würde eines Menschen zu vergessen und seinen Namen mit der ehrenrührigen Bezeichnung Gänserich zu verunehren? Ja, was soll an einem Gänserich Unehrenhaftes sein? Und warum fuchten Sie so mit den Armen? Ich frage Sie, wie können Sie es wagen, jeglichen Begriff von Anstand ins Gesicht zu schlagen und mich einen Gänserich zu nennen? Ja, so, was schnattern Sie denn so, hä? Was schnattern Sie denn so? Also gut, dann erkläre ich Ihnen feierlich, dass ich Sie von jetzt ab nicht mehr kenne. Großes Unglück. Du wirst mich kein Tränchen kosten. Nie mehr wird mein Fuß Ihr Haus betreten. So? Wirklich? Schrecklich, hey. Wissen Sie, was ich jetzt mache? Passen Sie auf. Hey, Alte! Hey, Leo, mein Sohn! Herein, herein! Ja, was ist denn los, Herr? Was brüllst du denn so? Ja, warum brüllst du so, Papa? Ich befehle euch, nehmt diesen Herrn am Arm und zeigt ihm, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat. Was? Dass mir einem Edelmann vornehmen, benehmen Sie sich, Iwan Nikiforowitsch, wirklich vornehmen. Das werde ich mir ins Gedächtnis schreiben. Raus! Ivan Ivanovic, ich sage, raus! Und laufen Sie mir ja nicht über den Weg. Ich schmiere Ihnen eine, dass Sie die Engel im Himmel pfeifen hören. Da sieht man, was Sie sind. Und was sind Sie? Ein ausgemachter Esel. Raus! Ja, ja. So verzankten sich die beiden großen Herren, die besten Freunde, die Zierde und der Stolz von Mirgorod. Was nun? Früher haben sie sich täglich aufgesucht und miteinander ein Schnäpschen getrunken. Am Sonntagmorgen sind sie Arm in Arm zur Kirche gegangen. Wenn Iwan Iwanowitschs Adlerauge eine Pfütze oder einen Unflat auf dem Weg erspäht hat, hat er sogleich gerufen: Vorsicht, lieber Freund, Vorsicht, treten Sie da nicht hinein. Da scheint es mir nicht ganz geheuer. Und Iwan Nikiforowitsch? Schnaps bitte, Käsekuchen bitte, Tabak bitte. Iwan Nikiforowitsch ist stets der beste Gastgeber gewesen. Mit diesen zärtlichen Beweisen der Freundschaft ist es nun vorbei. Fuchs teufelswild kehrt Iwan Iwanowitsch auf seinen Hof zurück. Er schlägt mit seinem Stock nach seinem Hahn, obwohl er ihn als tüchtig kennt. Er schimpft Gabke aus, obwohl sie so gefällig ist. Laut mit sich selber redend, verwerkelt er den Nachmittag in seinen Ställen. Am Abend aber, nach einem kräftigen Essen, hat er den Zank vom Vormittag vergessen und spricht zu Gabka: Ich war heute noch nicht bei Iwan Nikiforowitsch. Muss mal rübersehen. Und geht und hat den Weg halb hinter sich, als er auf der Straße schnattern hört und Gänse watscheln sieht. Da stutzt er, stockt, bleibt stehen, spuckt plötzlich heftig aus und storchbeint auf den Hof zurück. Und was spielt sich bei seinem Nachbarn ab? Die Alte übersteigt bereits den Zaun, der beide Höfe trennt, als Iwan Nikiforowitsch ruft: Zurück! Bleib drüben, Alte! Es gibt Iwan Iwanowitsch einen Stich ins Herz. Auch Iwan Nikiforowitsch leidet. Ich wette, und wette 1000 gegen 1, die beiden Männer hätten sich am nächsten Tage ausgesöhnt, wenn diese Agafja nicht gekommen wäre. Es ist die gleiche Agafja, die von Iwan Iwanowitsch damals sagte: Wenn er schon spricht, so angenehm, so angenehm. Agafja ist mit Iwan Nikiforowitsch weder verheiratet, noch verschwistert, noch verschwägert. Trotzdem besucht sie ihn. Kaum ist sie eingetroffen, geht es los. Ha, du willst dich mit dem versöhnen? Wo bleibt denn dein Mannesstolz? Das verträgt sich einfach nicht mit deiner Ehre. Der Mensch, eingebildet wie der ist, du kennst ihn nicht. Der nutzt dich ja aus. Der wird dich ins Unglück stürzen, das sagt mir mein Gefühl. Und dann, wie kann er nur behaupten, dass du der Gabka nachstellst, der Kerl? Och, wenn ich ihn schon sprechen höre, so unangenehm. Ach, einfach ekelhaft. So bläst sie ihm ins Ohr, das schlimme Weib, bis Iwan Nikiforowitsch von Iwan Iwanowitsch nichts mehr wissen will. Und alles ändert sich. Klettert eins von Gabkas Bübchen über den bekannten Zaun, kehrt es grässlich plärrend bald zurück. Als Iwan Iwanowitsch die Alte etwas fragt, dreht sich das dürre Weib brüsk um, bückt sich und äußert sich höchst laut und schamlos. Und das Iwan Iwanowitsch, wo er doch so delikat ist. Übles Weibstück, bist doch übler als dein Herr. Um aller Infamie die Krone aufzusetzen, baut der aufgehetzte Nachbar einen Gänsestall, ihm gerade vor die Nase. Und zwar wird dieses Kunstwerk mit teuflischer Geschwindigkeit an einem einzigen Tage errichtet. Dieser Anblick zeugt in Iwan Iwanowitsch kochende Begier, sich für einen zweifach zugefügten Schimpf zu rächen. Sein Herz klopft schrecklich, aber er beherrscht sich, obwohl der Stall mit einem Pfahl sogar auf seinem Grund und Boden steht. Er lässt den Tag verstreichen und wartet auf die Dunkelheit. Leise, ganz leise, pirscht er sich an den Gänsestall heran. Die Hunde wissen nichts vom großen Krach der großen Herren. Sie gestatten ihm als altem Freunde unter den verhassten Bau zu kriechen, der auf 4 Pfosten aufgezimmert steht. Er schlängelt sich wie ein Aal zum 1. Pfosten, setzt die Säge an. Himmel, das Geräusch! Es nötigt ihn, sich ständig umzublicken. Aber der Gedanke an die Schmach verleiht ihm neuen Mut. Der 1. Pfosten fällt. Und gleich nimmt er den 2. vor. Beim 3. Pfosten hämmert sein Herz so stark, dass er das Sägen mehrmals unterbrechen muss. Die Säge hat den Pfosten halb durchgenagt, als der schwache Stall mitsamt den Gänsen schwankt. und zusammenkracht. Zu Tode erschrocken, die Säge an die Brust gepresst, rennt er nach Haus und wirft sich außer Atem auf sein Bett. Hey, was war das? Waren das nicht Schritte? Nein, nein, Gott sei Dank, es war nichts. Oh, heiliger Nikolaus, was mache ich, wenn Sie kommen? Ivan Nikiforowitsch, Agafja, die Dürre alt und der kleine Lausejunge, was mache ich, wenn Sie mir mit Äxten und mit Mistgabeln zu Leibe rücken oder mir mit der Flinte eins auf den Pelz brennen? Oh. Horchend liegt er bis zum Morgengrauen. Und den ganzen Tag verbringt er wie im Fieber. Er weiß bestimmt, sein Feind wird ihm das Haus anzünden. Alle 10 Minuten muss Gapka Nachschau halten, ob nicht an den Ecken Stroh geschichtet ist. Zuletzt beschließt er, die berühmte Hasentaktik zu verfolgen und als erster loszurennen. Er läuft zum Mirgoroder Kreisgericht, um gegen Ivan Nikiforowitsch Strafanzeige zu erstatten. Der Herr Kreisrichter sitzt wie immer gerade beim Tee. Das heißt, er befindet sich mitten in einer wichtigen Sitzung und wenn er im Gerichtssaal sitzt, dann hat er immer eine kleine Stärkung nötig. Katja, noch ein Tässchen Tee. Ja, Herr Kreisrichter. So. Ja, ja. Die Kunst ist, wie man sie zum Singen bringt. Vor 2 Jahren bekomme ich einen Vogel, eine Drossel, fabelhafte Sängerin, denke ich. Und was tut das kleine Biest? Singt und singt nicht. Schnarcht und krächzt bloß. Und krächzt täglich schlechter und krächzt am Ende so heißer, dass es sie am liebsten zum Fenster hinausgefeuert hätte. Und wovon hing der ganze Zauber ab? Von einem Dreck. Die Drossel hat an der Kehle ein Knötchen, kleiner als eine Erbse. Ich steche es auf und konnte meinen Vogel singen hören. Jeder hat so irgendwo sein Knötchen. Wie Sie sagen, Herr Kreisrichter. Dem Janowitsch, soll ich das nächste Urteil lesen? Wir sind schon fertig, ich habe kein Wort gehört. Geben Sie mal das Urteil her, ich unterschreibe es. Ja, bitte, Herr Kreisrichter. Noch was? Die Sache des Kosaken Bukitka wegen Entführung einer Kuh. Ach, das ist Zeit, also um da fortzufahren. Wissen Sie, wer mir den Tipp gegeben hat? Dieser Jamolow. Jamolow? Naja, unser Kollege Sachin Prokofjewitsch. Ah. Er lädt mich eines Tages zu sich ein. Sie wissen, es lief da ein Verfahren gegen ihn. Ja, ja. Dienststrafverfahren, dumme Sache. Heikel. Also, wie kann er auch die Amtsgeschäfte so verschlampen lassen? Feine Wirtschaft. Also gut, Schwamm drüber. Also ich gehe zu ihm zum Abendessen. Warum auch nicht? Er frisst ja keine Kinder. Als erstes gibt es Hering. Hering esse ich nicht. Hering drückt mich unterm Herzen. Dafür nehme ich doppelt so viel Kaviar. Gar nicht übel. Weil ein Schnaps reicht, ein Schlotfeger, um den Magen aufzukratzen und den Appetit zu kitzeln. Und dann nochmals ein. Und es riecht. Und es duftet. Und das Wasser läuft mir auf der Zunge, denn ich sehe einen Stör. Ja, wen sehe ich denn da, Ivan Ivanovich? Der ist persönlich... Gott zum Gruße. Wünsche Gesundheit allerseits. Willkommen, Ivan Ivanovich. Es gefällig, Platz zu nehmen. Befehlen Sie uns dessen Tee? Bitte bemühen Sie sich nicht. Ich weiß Ihre Gastfreundschaft auch ohne dies Gebühren zu schätzen. Aber ein einziges Tässchen. Mir zuliebe. Erweisen Sie mir doch die Ehre. Höchst ehrenhaft für mich. Aber es tut mir leid, es geht nicht. Ach, ein Tässchen. Ein ganz kleines Tässchen. Und mit Cognac. Bedecken Sie mit Cognac. Katja! Ja? In Gottes Namen, Herr Kreisrichter, ich danke allerherzlichst. Doch um zur Sache zu kommen. Aber nicht doch, lieber Ivan Ivanovich, lassen Sie die Amtsgeschäfte. Es hat doch wirklich keine Eile damit. Oh, wenn Sie gestatten, große Eile. Es handelt sich um einen Strafantrag. Gegen meinen Feind. Todfeind, muss ich sagen. Todfeind? Wer ist denn das? Ivan Nikiforowitsch. Nein. Ivan Ivanovich, sind Sie es, der das sagt? Na, Sie sehen ja, dass ich es bin. Alle Heiligen. Sie, Ivan Ivanovich, ein Feind von Ivan Nikiforowitsch? Ja, Er hat mich auf den Tod beleidigt. Heilige Dreifaltigkeit, wie bringe ich das meiner Mutter bei? Wenn ich mit meiner Schwester zanke, täglich sagt die Alte, ihr lebt wie Hund und Katze miteinander, Kinderchen. Nehmt euch ein Beispiel an Iwan Iwanowitsch und Iwan Nikiforowitsch. Das sind noch Menschen. Das nenne ich Freunde. Das heiße ich Freundschaft. Ja, da haben wir die Freunde. Also erzählen Sie mal, was ist denn geschehen? Ja, das ist eine ganz delikate Angelegenheit. Ich kann sie mit Worten gar nicht wiedergeben. Bitte lesen Sie den Strafantrag. Bitte fassen Sie das Schriftstück hier an. Bitte hier mit zwei Fingern. Das ist Vornehmeres. Kommt der Sache zu. Liest du das mal vor, Sekretär. Ja, wenn es sein muss. Hör Sie nochmal los. Jawohl, Herr Kreisrichter. Strafantrag von Iwan Iwanowitsch Pererepenko, Adliger und Gutsbesitzer in Mirgorod. Punkt 1. Der bekannte, gottlose, verbrecherisch veranlagte, sittlich verkommene und äußerst rabiate Iwan Nikiforowitsch Dovgotschun hat mir am 7. Juli eine tödliche Beleidigung zugefügt und meinen Rang und Namen öffentlich mit der Bezeichnung Gänserich verunehrt. Wo es doch im ganzen Mirgoroder Kreis bekannt ist, dass dieser Name weder in meinem Taufschein eingetragen steht, noch ich mich je nach diesem widerlichen Tier benannt habe, was beweist, dass obigem Subjekt die Bildung und die Kinderstube fehlt. Nein, Iwan Iwanowitsch, wie Sie die Feder führen, wie ein rechter Wald. Das ist noch gar nichts, Sie werden ja hören. Also, komm, gib mal her. Ja, bitte sehr, Herr Kreisrichter. Also, Punkt 2 hat derselbe flegelhafte und unflätige Iwan Nikiforowitsch ein schweres Eigentumsverbrechen begangen und mir 2 Pfosten seines Gänsestalles in meinen Grund und Boden geschlagen, nur um mir das giftige Schimpfwort immerfort vor Augen zu halten. Punkt 3. Das gekennzeichnete Individuum hat im Keller seiner Seele auch den Mordplan ausgebrütet, mich in meinem Hause lebendig zu verbrennen. Also, geht das nicht zu weit? Es geht noch weiter. Was ist das denn? Also, lies mal, Sekretär. Ja. Mich in meinem Hause lebendig zu verbrennen. Was aus folgenden bedeutsamen Anzeichen unwiderlegbar hervorgeht. A. Tritt das Ungeheuer jetzt oft aus seinem Haus, was es früher wegen seiner sagenhaften Faulheit und abscheulichen Leibesfülle niemals tat. B. Brennt jetzt in der Stube, die an den Holzzaun grenzt, ganz ungewöhnlich lange Licht, was sich vorher nie ereignet hat, weil sein dreckiger Geiz keine Kerze oder Funzel jemals länger als eben nötig brennen ließ. Aber das sagen Sie mal. Hören Sie mal. Jetzt kommt es. Und stelle ich daher den Antrag, besagten Angeklagten wegen Raub und Diebstahl, Brandstiftung und Mordversuch, hauptsächlich aber wegen Beleidigung, Vergewaltigung und Kuppelei meines Namens mit dem Namen Gänserich, schuldig zu sprechen, mit einer empfindlichen Geldstrafe zu belegen, ins Gefängnis zu werfen und in dieser Sache heutigen Tagesstrafurteil ohne Aufschub zu erlassen. Um Himmels Willen, Iwan Iwanowitsch, was machen Sie für Sachen? Haben Sie keine Angst vom lieben Gott? Das ist ein Teufelsbraten, Ihr Strafantrag. Werfen Sie ihn schleunigst fort. Laufen Sie nach Hause, geben Sie Iwan Nikiforowitsch Ihre Hand und einen Bruderkuss, besorgen Sie ein Fässchen Wein, vielleicht auch etwas Kaviar und laden Sie mich dazu ein. Wir wollen dann zu dritt den ganzen Streit im Wein begraben. Herr Kreisrichter, so läuft der Hase nicht. Durch Vergleich ist das nicht aus der Welt zu schaffen, wenn ich auch Verständnis dafür habe, dass Sie sich durch Vergleiche Arbeit sparen wollen. Als Staatsbürger darf ich jedoch erwarten, dass meine Anzeige gebühren und ohne Rücksicht nachgegangen wird. Gott helfe Ihnen, Mann. Leben Sie wohl. Also, lassen Sie sich doch raten. Und nochmals Dank für den spendierten Tee. Was sagst du dazu, Schreiber? Es spricht für sich selber. Wie dieses Luder, dieser Agafja. Das quält dich doch nicht mit teuflischen Erinnerungen. Verschmerze dein Ohr. Du bist billig weggekommen. Sachen gibt's auf der Welt. Sachen. Also diese Drossel damals, das war eine Sängerin. Nein, Sie, Iwan Nikiforowitsch. Kommt da rein. Boah, Iska, gar nicht. Warum denn nicht? Das ist, ach, steckt dir doch eingeklemmt zwischen Tür und Angel. Sekretär, siehst du denn nicht, Ivan Nikiforowitsch steckt eingeklemmt in der Tür. Öffne doch den zweiten Türflügel. Los, los, los, los, los. Haben Sie sich arg gequetscht? Ich werde es meiner Mutter sagen. Die wird Ihnen Spiritus schicken. Reiben Sie sich dann mit Bauch und Rücken ein und nach einigen Tagen ist der Schmerz wie weggeblasen. Eine Prise, bitte. Bedienen Sie sich bitte. Ah, sein Fehler. Dass Sie an einem Wochentag das Haus verlassen? Was kann denn so wichtig sein? Ich kann es mir gar nicht denken. Was verschafft mir denn die angenehme Überraschung? Bringe einen Strafantrag. Gegen wen denn? Da bin ich aber gespannt. Gegen diese Lumpen, Ivan Ivanovich. Mein Gott, auch Sie? Zwei solche Freunde. Ein Strafantrag? Und gegen einen solchen Ehrenmann? Es ist der Satan, wie er leibt und lebt. Hier ist das Schriftstück. Erstens, der sich Edelmann schimpfende Ivan Ivanovich Pererepenko hat mir aus reiner Gemeinheit unersetzlichen Schaden zugefügt. Sich wie ein Verbrecher macht auf meinen Hof geschlichen und dort eigenhändig meinen Gänsestall zersägt, zerschlagen und zertrümmert. 2a, derselbe will mich auch ermorden, was am 7. Juli ans Tageslicht gekommen ist, als er mir vergeblich meine Flinte abzugaunern suchte. B, er hält die Osterfasten nicht und setzt mit seiner Wirtschafterin Gabka lauter uneheliche Kinder in die Welt. Na. Und dieses unter dem Deckmantel der Frömmigkeit. Ja, Ivan Nikiforowitsch, wissen Sie, was Sie da schreiben? Die reine Wahrheit. So, also dann liest du mal weiter. Na, ja, weiß ich nicht. Drittens, und so klage ich fraglichen Edelmann Pererepenko des Einbruchs, der böswilligen Zerstörung fremden Eigentums, der Gotteslästerung und des unsittlichen Lebenswandels an. Ich beantrage, ihn zu verhaften, ins Gefängnis zu werfen, ihm alle Rechte auf ewig abzuerkennen, ihn durchzubläuen und nach Sibirien zu schicken, ihn ferner zu höchstem Schadenersatz und zum Ersatze aller Kosten und Nebenkosten zu verurteilen. Ivan Nikiforowitsch Dovgotschun, Edelmann des Myrogrotschenkreises. Man muss schon gehen, Ivan Nikiforowitsch. Na, warten Sie doch, bleiben Sie noch ein bisschen. Trinken wir noch ein Gläschen. Ja, bitte keine Umstände, danke, ein anderes Mal. Adieu. Aber Ivan Nikiforowitsch, wann? Adieu. Erstaunlich flink ist Ivan Nikiforowitsch aus der in aller Breite aufgesperrten Tür. Der Richter seufzt, steht auf. Das gesalzene Schriftstück fällt dabei zu Boden, als plötzlich eine kleine rosige Sau, Kleopatra, ins Zimmer stürzt, den Strafantrag von Ivan Nikiforowitsch mit dem Rüssel fasst und damit grunzend aus dem Raume saust, ehe sich die Anwesenden vor Schreck und Staunen fassen und dem unverschämten Untier seinen Raub entreißen können. Der unerhörte Vorfall erregt die Gemüter aller ganz gewaltig, zumal von diesem Strafantrag noch keine Abschrift vorliegt. Der Kreisrichter und der Schreiber beraten aufgeregt, in wessen Zuständigkeit das Delikt fällt. Zuletzt lässt der Herr Kreisrichter pflichtgemäß, um sich den kitzligen Fall vorerst vom Hals zu schaffen, Anzeige an die Staatspolizei ergehen. Der zuständige Polizeimeister von Mirgorod nimmt die Untersuchung persönlich in die Hand, aus gewissen Gründen, die nicht im Dunkeln bleiben können, und sucht Ivan Ivanovich unerwartet in seinem Hause auf. Der sitzt auf der Veranda, um wieder einmal von der Last des Lebens auszuruhen und sieht den Polizeimeister durchs Hoftor treten. Ah, sieh da, der Polizeimeister, Pjotr Fjodorowitsch. Kommt wohl auf ein Schwätzchen. Schön, sehr schön. Oh, wie der humpelt. Schönes, lahmes Bein. Hat ihm ein verrückter Kosak eine blaue Bohne reingeschossen, als er auf eine Stippvisite zu Frauchen durchs Fenster wollte. Ja. Das kommt davon. Ich werde eine Melone mit ihm essen, aber eine kleine. Guten Morgen, Pjotr Fjodorowitsch. Guten Morgen. Guten Morgen. Kommen Sie auf die Veranda, bitte. Nur die kleine Treppe. Komme, bin dabei. Ach, das ist eine Plage. Ja, glaube ich gerne. Es kommt von Liebesabenteuern. Ne? Ja, hat sich nicht bezahlt gemacht. Belieben gütig, sich zu setzen, bitte. Liebe, setze mich. Ein Stück Melone, wenn es gefällig ist. Ist gefällig, aber später. Erst was Amtliches. Was Amtliches? Ja. Also, lieber Freund, ich habe nichts gegen Sie. Gegenteil, ich schätze Sie als Gönner und ich war, das wissen Sie auch. Ja. Ich schwöre Ihnen, wenn es nach meinem Kopfe ginge, da wäre ich überhaupt nicht da. Ach. Aber unsere Regierung will es so. Also, um es kurz zu machen, Sie haben die Staatsgesetze angetastet. Hä? Ja, die Polizeiordnung verletzt. Was? Ja, und die öffentliche Sicherheit gefährdet. Was? Was sagen Sie da, was habe ich? Ja. Ich verstehe nicht. Aber Iwan Iwanowitsch, das verstehe ich nicht, dass Sie das nicht verstehen. Sie haben unter Ihren Tieren doch ein kriminelles Vieh und dieses hat ein einmaliges Aktenstück geraubt. Wie können Sie da sagen, ich verstehe nicht? Ja, du meinst, was kann ich denn dafür? Warum schließt der Gerichtspolizist die Türe nicht? Es war Ihr Vieh, also sind Sie der Schuldige. So will es das Gesetz. Na, danke schön, dass Sie mich für eine Sau nehmen. Also, das wollte ich nicht damit gesagt haben, Sie Iwan haben aber... Iwanowitsch. Bitte, bei Gott, das wollte ich nicht. Aber fragen Sie mal Ihr Gewissen. Fragen Sie mal Ihr Gewissen. Nun, müssen Sie jetzt nicht selber sagen, die Regierung kann es nicht gestatten, dass eine Sau auf der Hauptstraße herumläuft? Na, große Sache, wenn da mal eine Luftschnappe... Erlauben Sie, es ist verboten. Erlauben Sie, es ist unmöglich. Ich gebe ja zu, es laufen auch Gänse und Ziegen auf den Straßen herum. Man kann nicht alles von der Straße fernhalten, aber eine Sau. Ich bitte Sie, das geht doch nicht. Ich frage Sie, was ist denn dabei, wenn eine kleine, hübsche Sau mal promenieren geht? Ist sie nicht auch ein Geschöpf Gottes? Doch, zugegeben. Aber Sie sind ein studierter Mann und in der Wissenschaft beschlagen. Ja, und da müssten Sie eigentlich wissen, wer ein Aktenstück aus einem Amt entwendet oder raubt, ist dem Strafgesetz verfallen. Das weiß ich, Ich könnte sogar einen Aufsatz darüber schreiben. Und was für einen. Doch Sie vergessen eines. Die Gesetze sind für Menschen. Nein. Oh nein, im Gesetz heißt es ausdrücklich der des Raubes Schuldige. Keine Rede von Art, Geschlecht, Familie oder Stand, einfach der Schuldige. Klipp und klar, wie die Gesetze nun einmal sind. Das bedeutet, auch ein Tier kann nach dem Gesetz der Schuldige sein. Und solange das Gesetz in Kraft ist, also Iwan Iwanowitsch, es tut mir schrecklich leid, im Namen seiner Majestät des Zaren, ich muss Ihre Sau verhaften. Meine rosige Kleopatra? Nein, da erhebe ich feierlichen Einspruch. Das lasse ich nicht zu. Nur über meine Leiche. Bitte, ganz wie Sie wollen. Jedenfalls muss ich die Sau verhaften. Ah, ich sehe, Sie wollen diesen einarmigen Polizisten schicken und mir die Sau entführen. Geben Sie schön Acht, dass Sie meine Gapka nicht mit dem Stocheisen auch den letzten Arm abschlägt. Aber Sie können doch nicht meine Sau, bedenken Sie doch. Pjotr Fjodorowitsch, so eine Sau, so intelligent. Das ist einmalig, das ist eine herrliche Sau. Das ist, Mensch, begreifen Sie das denn nicht? Doch, aber ich möchte ja mit Ihnen nicht streiten. Ja, aber die Sau ist... Ob die Sau einmalig intelligent oder Sau dumm ist, ich kann ja durchaus verstehen, dass Sie das leckere Vieh behalten wollen. Also Iwan Iwanowitsch, unter vier Augen. Hm? Ich bin durch das Gesetz und durch die Regierung nicht gehalten, eine Leiche zu verhaften. Verstehen Sie? Vollkommen verstehe ich. Ja, Iwan Iwanowitsch, vergessen Sie nicht, mir einen guten Schinken und ein paar würzige Würste ins Haus zu schicken. Aber natürlich, Fjodorowitsch, natürlich, aber ein paar Würstchen auf ein paar fette, schöne Würstchen, da kommt mir's doch nicht an. Dank im Voraus, lieber Freund, und genau Dank im Voraus. Aber bitte, noch ein Wort. Mhm. Der Kreisrichter hat mir aufgetragen, Sie mit Ihrem alten Freunde Iwan Nikiforowitsch zu versöhnen. Was? Mit diesem ungebildeten Patron? Nie! Ich sage nie! Nie, habe ich gesagt! Bitte, wie Sie mögen, regen Sie sich doch nicht wieder auf, Iwan Iwanowitsch. Ich nötige Sie ja nicht. Aber überlegen Sie es gut. Die Gerichtskosten, das viele Geld, das schöne Geld, das viele schöne Geld. Und wenn Sie sich mit ihm versöhnen, Iwan Iwanowitsch, nicht wahr? Denken Sie, Pjotr Pjotrowitsch, es fliegt mir keine Wachtel mehr auf den Lockpfiff. So verlockern dich auch Pfeife, die verflixen Dinge, die fliegen einfach nicht. Tja, ja. Wenn Iwan Iwanowitsch auf den Wachtelfang zu sprechen kommt, weiß in Mirgorod jeder, jetzt wird ihm das Thema widerlich. So humpelt der Polizeimeister alsbald davon. Unterwegs schnalzt er des Öfteren mit der Zunge, im Geiste kommende Genüsse kostend. Na also, die Sache hat geklappt. Der Richter hätte den Raub des Aktenstückes gerne vertuscht, das versteht sich. Aber der Polizeimeister kann sein Maul nicht halten. Und am nächsten Tage weiß ganz Mirgorod, Iwan Iwanowitschs Sau hat Iwan Nikiforowitschs Strafantrag geraubt. Und als es Iwan Nikiforowitsch zugetragen wird, fragt er sofort: War es Kleopatra? Die Rosige? Und diese teuflische Agafia beginnt erneut zu hetzen. Nein, sowas, das kannst du dir nicht bieten lassen. Du musst was machen, Iwan, sonst bist du kein Mann. Und was macht das Luder Agafia? Schleppt einen schmierigen Winkeladvokaten in das Haus, der säuft und frisst zuerst 3 Tage lang und schwitzt am 4. folgenden Schrieb zusammen. Sekretär mal die Akte Iwan Nikiforowitsch. Hey! Ja, war der Kreisrichter. Na ja, dann machen wir den los. Hier, Herr Kreisrichter. An das Amtsgericht in Mirgorod. Wenn auch das Amtsgericht das Verbrechen jener frechen Sau mit List und Tücke zu vertuschen suchte, was festgenagelt werden muss, ist mir trotzdem alles in die Ohren gekommen. Anstatt im Angesicht der Tat sogleich gesetzlich einzuschreiten, hat das Gericht den Raub amtlich zugelassen und geduldet, was umso ungeheuerlicher scheinen muss, als das Gericht wohl weiß, dass eine Sau saudumm und ein Wesen ist, welches alles frisst und daher auch zur Vernichtung von Papier in Form von Dokumenten neigt. Lies mal weiter. Ja, Herr Kreisrichter. Es liegt auf der Hand, dass niemand anderes als Iwan Iwanowitsch Pererepenko jenes dunkle Subjekt, das bereits des Einbruchs, der Sachbeschädigung, der Gotteslästerung und des unsittlichen Lebenswandels überführt wurde, das... Und hier na. Zu dieser Untat angestiftet hat. Steht das alles da? Ja, alles, Herr Kreisrichter. Soll ich weiterlesen? Na, geh mal her. Bitte, Herr Kreisrichter. Wenn fragliches Gericht der abgebrühten Sau und ihrem ausgekochten Herrn das geraubte Dokument nicht unverzüglich abverlangt, beide Schwerverbrecher schnurstracks verhaftet und meinem Strafantrag gemäß sofort verurteilt, werde ich gepfefferte Beschwerde zum Obergericht erheben und fragwürdiges Verhalten fragwürdigen Gerichtes, so skrupellos an den Pranger stellen, dass der Regierung die Augen überlaufen sollte. Das hat also eine Sprache für dieser Mensch, eine Sprache. Die Sprache, bei Gerichten angewendet, wirkt. Der Richter sitzt da mit stieren Augen wie ein überraschter Hase vor der Klapperschlange. Nein, die Beamten haben wirklich keinen leichten Stand. Nach qualvollem Erwägen fasst der Richter sich ein Herz und beschließt, mutig einen neuen Versuch zu wagen. Die Parteien zu vergleichen. Mit dem? Mir läuft die Galle weg. Niemals! Mit dem? Nie! Und der Prozess nimmt seinen Lauf. Die Schreibpapiere werden Amtspapiere, Akten, heilige Schriften, nummeriert, chiffriert, registriert, gestempelt, geheftet, beklebt, unterschrieben, in einen Aktendeckel eingesagt und zu guter Letzt auf ein Regal gelegt. Und alles dies bedenken sie in einem einzigen Tag. Ja, und dann liegen sie. Und liegen, Staub fällt auf sie und Fliegendreck betüpfelt ihre Deckel. Dann gibt es in Mirgorod ein Ereignis, höchst wichtig für die ganze Stadt. Der Polizeimeister veranstaltet eine Gesellschaft. Auf der Gesellschaft weilt auch Iwan Iwanowitsch und der andere Iwan Iwanowitsch, der auf einem Auge schielt und von sich selbst immer nur im Tone der Ironie spricht. Lieber Herr Polizeimeister, ja. Mich wundert, dass mein scheles Auge Iwan Nikiforowitsch nirgends sieht. So, das wundert Sie? Tja, mein Lieber, der kommt nicht. Und warum nicht? Iwan Iwanowitsch und Iwan Nikiforowitsch haben sich doch gezackt. Mhm. Ja, das ist zwar schon 2 Jahre her, aber Sie dürfen sicher sein, wo der eine hingeht, da geht der andere um kein Geld der Welt hin. Nein, was Sie sagen, du liebe Güte. Wenn sich die Menschen mit geradem Blick schon nicht verstehen, wie soll ich mich da mit meinem schiefen Blick vertragen? Aber hören Sie mal zu, liebe Freunde, wäre das nicht der rechte Augenblick, die beiden zu versöhnen? Na, ich glaube nicht, dass das gelingen wird. Iwan Iwanowitsch, schau, wenn so drüben in der Ecke mit einem hübschen Frauchen, senden wir ganz heimlich zu Iwan Nikiforowitsch und haben wir den hier, dann sollen sich die Streithähne vor unser aller Augen umarmen und küssen. Die Kriegslist muss gelingen. Was meinen Sie, Herr Kreisrichter? Na, wenn bloß der Teufel dich in die Suppe spuckt. Sehr richtig bemerkt, Herr Kreisrichter. Und wen betrauen wir überhaupt mit dieser diplomatischen Mission? Ich schlage Golopus vor. Ja, ich? Ja, Golopus. Sie sind der Richtige. Golopus, Sie sind der Richtige. Golopus soll gehen. Ja, immer Golopus, alles Golopus. Golopus soll gehen. Golopus soll alles drehen. Natürlich. Ja, schön, gut, Golopus wird gehen. Jawohl, bringen Sie ihn her, unter allen Umständen. Ja, ich bringe ihn, ich schwöre es. Ach, da bin ich aber mal neugierig. Ach, wie fingerig. Wie bringe ich diesen dicken Kerl auf die Gesellschaft, wo der doch vor lauter Faulheit stinkt? Und Golopus geht und entwirft in seinem Hirn die raffiniertesten Pläne. Siegessicher überquert er schließlich Iwan Nikiforowitschs Hof, als sich plötzlich aus dem Hinterhalt 2 Hunde auf ihn stürzen. Pfui, pfui, pfui! Geh dir weg, lausigen Köder! Pfui! Loslassen! Meine Hose! Au! Zu Hilfe! Iwan Nikiforowitsch, zu Hilfe! Golopus! Willkommen, Golopus! Ein nettes Willkommen! Die verfluchten Hunde! Tun nichts als ihre Pflicht! Kuschteich! Verdammt nochmal, so feine Pflichten, harmlose Besucher zu zerreißen. Ich bin gebissen. Ja, halb so schlimm, wo die doch keine Tollwut haben. Ja, lassen Sie bis mal sehen. Golopus, Sie schwindeln. Aber in einer Beziehung schwindle ich nicht. Der Polizeimeister lädt Sie auf die Gesellschaft. Ja, und wie er sie lädt, ich kann das gar nicht alles wiedergeben, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll, hat er gesagt. Ach, lieber Golopus, sagt er, suchen Sie ihn auf. Überreden Sie Iwan Nikiforowitsch. Schade um ihn. Schade, wenn er nach Sibirien müsste. Ja, also so hat er wörtlich gesagt, der Herr Polizeimeister. Ja, also, Iwan Nikiforowitsch, gehen wir? Also, Sie werden reizende Gesellschaft finden. Ja, auch Anna Grigorjewna ist da. Sie, das ist doch ihre alte Flamme, die prangt wie der Spätherbst. Och, das ist das für Kenner. So. Ach, und dazu gibt es Kaviar. Och, zuhauf Kaviar. Und wundervollen Stör. Och, ganz frisch. Stör? Wirklich? Und frisch? Gerade aus dem Wasser rausgezogen. Keine Lust. Also zum Kuckuck, was heißt keine Lust? Was soll ich auf der Gesellschaft? Diesen Räuberhauptmann Iwan Iwanowitsch sehen? Iwan Iwanowitsch? Oh, der ist doch nicht dort. Also so wahr ein Gott im Himmel lebt. Der nicht. Der Schäle Iwan Iwanowitsch, der ja, der ist da. Aber vom anderen keine Spur. Golopus, Sie schwindeln. Er ist dort. Ich schwindeln? Nie und nimmer. Verrecken will ich auf dem Fleck. Mein Vater, meine Mutter, alle meine Ahnen sollen nie den Himmel schauen. Wenn Sie so schwören, schön. Ich gehe mit. Ob Iwan Nikiforowitsch kommt? Meine Herren, ich zweifle. Ich zweifle auch. Meine Herren, vertrauen Sie auf Golopus. Der hat politisches Genie. Das ist ein Charaktermensch. Der scheut sich nicht, selbst einen Pfarrer in Gottes Namen reinzulegen. Ich wette mein lahmes Auge gegen Ihr lahmes Bein, Herr Polizeimeister, dass Golopus Iwan Nikiforowitsch bringt. Na, na, na, hören Sie mal, so eine Wette mit seinen Gliedern spaßt man doch nicht. Das sagen Sie, Polizeimeister? Wo Sie bei diesen hübschen kleinen Kosakenmädchen für einen kurzen Spaß zwei Augen und ein Bein riskierten. Na, na, na, na. Da ist Golopus. Ja, wie Golopus? Sie kommen allein. Na, was ist denn? Kommt er oder kommt er nicht? Nicht. Er kommt nicht. Nicht? Kommt er wirklich nicht? Wirklich nicht, Herr Kreisrichter. Ich schwöre es. Sehr schade. Nein, sehe ich recht. Laust mich, der Affe. Quält er nicht Iwan Nikiforowitsch durch die Tür? Golopus, Golopus, Sie Schwindler, Sie. Wie haben Sie das fertig gemacht? Hat ihn reingelegt mit ein paar Schwürchen. Sehr schön. Aber wo steckt Iwan Ivanovich? Mal wohin. Sehr gut. Ja, gut. Iwan Nikiforowitsch, es ist die Möglichkeit... Ist. Begrüßen Sie als Gast, Iwan Nikiforowitsch. Danke für die Freundlichkeit, Herr Polizeimeister. Bitte gefährlich Platz nehmen danke. Zu wollen, Iwan Nikiforowitsch. Freut mich wirklich, Iwan Nikiforowitsch, Sie hier zu sehen. Ganz meinerseits, Herr Kreisrichter, ganz meinerseits. Ja, willkommen, alter Einsiedler. Ja, umarme Sie, alter Spaßvogel. Oh, Iwan Nikiforowitsch, ich freue mich. Oh, Anna Grigorjevna, bin beglückt. Sieht unser Freund nicht prächtig aus? Ja, ja, ja, mager ist er nicht. Nein, nein, nein, hat er Gewichtigkeit eher zugenommen. Wird die gewichtigste Persönlichkeit im Lande. Ja. Danke, danke für die netten Komplimente. Schnäpschen. Danke, sehr aufmerksam, sehr lieb. Zum Wohl, Iwan Nikiforowitsch. Zum Wohl, Anna Grigorjevna. Herr Polizeimeister, Herr Polizeimeister, er kommt. Na dann. Hals und Beinbruch. Bitte mich einen Augenblick gütigst entschuldigen zu wollen. Verehrter Gönner, kommen Sie rasch. Sie werden erwartet. Ein alter Freund ist hier. Ich werde hier erwartet? Ja. Ein alter Freund? Ja. Na, da bin ich aber neugierig. Ja. Iwan Nikiforowitsch! Meine Hut! Meine Hut! Nein, nein, nicht da, ihr beiden. Das kommt gar nicht in Frage. Es kommt mir keiner aus der Tür. Jetzt endlich mal Schluss mit der verdammten Feindschaft. Versöhnen Sie sich doch. Geben Sie sich die Hand. Liebe Freunde, ich bitte Sie, begraben Sie den Prozess. Vergleichen Sie sich doch. Geben Sie sich die Hand. Iwan Nikiforowitsch, geben Sie Ihrem alten Freund die Hand, mir zuliebe. Weiß ich, ob er will. Lieber Iwan Ivanovich, ich bitte Sie darum. Ja, also, wenn Sie mich bitten, Verehrteste. Bravo, unsere Freunde geben sich die Hand. Ich schwöre, unsere Freunde haben sich versöhnt. Sie Unglücksrabe, verschreien Sie es nicht. Nur keine Angst, Herr Kreisrichter, nur keine Angst. Ach Gott, die Armen, wie sie schwitzen. Ach, kommen Sie, ich trockne Ihnen Hals und Stirne ab. Gott erleuchte Sie, Iwan Ivanovich und Iwan Nikiforowitsch. Fragen Sie sich selbst, fragen Sie sich auf Ehre und Gewissen, warum haben Sie sich überhaupt verzankt? Um nichts, um einen Quark. Ja, schämen Sie sich nicht vor Gott und Menschen? Ich weiß wirklich nicht, was ich verbrochen habe. Und was Iwan Ivanovich so erbost hat, dass er meinen Gänsestall zertrümmerte und mich zugrunde prozessieren wollte. Ich habe kein Verbrechen begangen. Ich habe Iwan Nikiforowitsch nichts getan, als nicht, dass ich wüsste. Und weshalb hat er mich verunglimpft? Aber wieso habe ich Sie denn verunglimpft, Iwan Ivanovich? Nennen Sie das etwa nicht verunglimpfen, Iwan Nikiforowitsch, wenn Sie meinen guten Namen mit einem Wort verunzieren, das man vor so feiner Gesellschaft gar nicht laut werden lassen darf? Erlauben Sie, lieber Freund. Sie fühlen sich durch den Teufel weiß was beleidigt. Bloß, weil ich zu Ihnen sagte, Gänserich. Das wagen Sie zu wiederholen? Hier, vor all den Damen? Oder? Alle Anwesenden erbleichen. Anna Grigorjevna wirft sich vor Iwan Nikiforowitsch. Und dieser Iwan Ivanovich, das Muster feiner Sitten, der an keiner weiblichen Person, nicht einmal an einer alten Bettlerin, fühl- und grußlos je vorüberging, Dieser Iwan Iwanowitsch stürmt ohne jeden Gruß davon. Ja, solche Stürme des Gefühls kann ein einziges Wort in einem Menschenherzen wecken. Monatelang sieht Mirgorod ihn nicht mehr. Er schließt sich in seinem Hause ein und öffnet ingrimmig die Eisentruhe unter seinem Bett. Und was geschieht? Silberrubel. Viele Silberrubel, schöne Silberrubel, alte Silberrubel, ererbt vom Vater und vom Großvater, hüpfen in die Hände geriebener Advokaten. Der Prozess geht weiter. Ans Obergericht. Das Hohe Gericht wird sein Urteil in Kürze verkünden. Erst als er diese frohe Botschaft hört, verlässt Iwan Iwanowitsch wieder seine Stube. Doch, oh weh, seitdem hat das Hohe Gericht die Verheißung oft ertönen lassen und weder Mühe noch Mittel je gescheut, um zum Vergleich zu kommen. 10 Jahre lang. Ja. Noch einmal kam ich nach Mirgorod. Ein schlimmer Herbst. Regen endlos. Und doch, beim Anblick Mirgorods beginnt mein Herz zu klopfen. 12 Jahre habe ich es nicht mehr gesehen. Gott, wie viele Erinnerungen. Und wie viele Berühmtheiten Mirgorods haben inzwischen das Zeitliche gesegnet. Es ist Sonntag. Ich lasse den Kutscher vor der Kirche halten. Um die fromme Gemeinde nicht zu stören, trete ich behutsam ein. Unnötiges Bemühen, die Kirche ist fast leer. Selbst die frömmsten Christen haben die aufgeweichten Straßen heute gescheut. Das Licht im Kirchenschiff wirkt blass und seltsam krank. Die Kerzen flackern fast gespenstisch. Trauer starrt aus dunklen Nischen. Regentränen rinnen an den hohen, schmalen Fenstern. Im Mittelgang steht ein unterbauter Mann. Die Kleider hängen ihm nur so am Leibe. Die Haare sind ihm ausgefallen, sein Gesicht ist eine einzige Leichenbittermine. Ich wende mich an ihn. Gestatten Sie die Frage, lebt Iwan Nikiforowitsch noch? Lebt? Bin ich? Was? Sie, Iwan Nikiforowitsch? Nein, wie haben Sie sich verändert? Wie sind Sie abgemagert? Wie sind Sie alt geworden? Gott grüße Sie. Wieder mal in Mirgorod? Ja, auf der Durchreise. Wie geht's gesundheitlich? Wie Sie sagen, bin abgemagert, bin alt geworden. Komme gerade aus Poltawa. Was Sie nicht sagen. Sie kommen aus Poltawa? Bei diesem Wetter? Was soll man machen? Der Prozess... Ach, ja, richtig, der Prozess. Kein Grund zum Seufzen. Beunruhigen Sie sich nicht. Der Prozess wird jetzt entschieden. Wer weiß, vielleicht schon morgen. Das Hohe Gericht hat es versichert. Und unter uns, ich gewinne den Prozess. Weiß es aus bester Quelle. Ja, wünsche alles Gute. Leben Sie wohl, Iwan Nikiforowitsch. Können Sie mir sagen, wo ich Iwan Iwanowitsch treffen kann? Iwan Iwanowitsch, der ist hier, dort oben, auf dem Chor. Ich erblicke einen hageren Alten, klapprig und verfallen. Nein. Das soll Iwan Iwanowitsch sein? Tiefe Sorgenfalten durchfurchen sein Gesicht. Sein Haar ist weiß wie Schnee. Nur sein Pelzrock zeigt den alten Glanz. Darf ich Ihnen eine Neuigkeit verkünden? Eine Neuigkeit? Eine angenehme Neuigkeit. Morgen wird mein Prozess entschieden. Das Hohe Gericht hat es versichert. Und unter uns, ich gewinne den Prozess. Weiß es aus bester Quelle. Wünsche alles Gute. Leben Sie wohl, Iwan Iwanowitsch. Ich gewinne den Prozess. Ich gewinne den Prozess. Morgen. Morgen. Ich. Ist das eine Welt? Soll man lachen? Soll man weinen? Wir brachten das Hörspiel »Der große Krach der großen Herren«, eine Geschichte zum Lachen oder Weinen, frei nach Nikolai Gogol, für den Rundfunk bearbeitet von Johann Max Hara. Die Rollen und ihre Sprecher waren der Erzähler Armas ten Fühler, Iwan Iwanowitsch Willi Reichert, Iwan Nikiforowitsch Arthur Minz, der Kreisrichter Rudolf Reif, der Sekretär Wolfgang Wendt, der Schreiber Willi Semmelrogge, der Polizeimeister Kurt Haars, Iwan Iwanowitsch der Scheele Karl Box, Golopus Alf Tamin, eine Alte Elsa Pfeiffer, Agafja Fedosjewna Maria Wieke, Anna Grigorjewna Elisabeth Höbart, der Pfarrer Ferry Dittrich, ein Junge Achim Dünnwald, eine Bettlerin Elisabeth Botz, eine Frau Gertrud Habel. Ton und Technik Hans Jakobs und Charlotte Hönscheid. Regie Oskar Nitschke.